Ja, hallo zusammen. Ich bin der James Blunt. Ich bin ein fescher Geheimagent und lebe, wie man hört, sehr, sehr gefährlich. Ich liebe es kräftig gerüttelt, nicht berührt und suche auf diesem Wege einen Partner, der auch lieben mag und mir ganz, ganz dollen Feuerschutz gibt.